St. Ulrich ob der Triesting. 25,6 Kilometer. Ich glaube, heute können wir noch lang winken. Keiner halt an von den depperten Autofahrern. Ja, man muss schon wo unterkriechen. In diesem Sinne stellt sich unweigerlich die Frage des Winterquartiers. Weil das ist schon kein Klima mehr, sondern ein scheiß Wetter. Was denn? Kommst du mit ins Spital? In Maria Wörden ist eins, das ist mir warm empfohlen worden. Auf sowas kann ich mich nicht einlassen. Ich bin ein kranker Mensch. Ich muss über den Winter ins Gefängnis. Hast du halt da Fensterscheiben ein? Oder was? Nein, aber sowas bin ich ja haben, lieber Pistoletti. All dieweil ich ohne Dokumente bin und einem bekannten Raubmörder ähnlich schaue, wie ein Ei dem anderen. Bis sie mir nachweisen, dass ich nicht derjenige bin, wird's immer Frühling. Na bitte, ist natürlich Sache der Weltanschauung. Ich weiß nur, dass in dem Spital ein gewisser Dr. Eilinger ist. Und wenn du dich als chronischer Trinker legitimieren kannst, kämst du bei dem zur Entwöhnungskur. Und dieser Doktor kommt jeden Abend zu den Entwöhnungspatienten und tut Wettbewerbe veranstalten. Und zwar um so viel Mäuse einer mehr sehen tut wie der Doktor, so viel Tropfen Slivovitz kriegt derjenige als Prämie. Da möchte ich dich aber doch darauf aufmerksam machen, dass das Polizeigefängnis in St. Ulrich ob der Triesting das luxuriöseste ist, was wir in diesem Genre aufzuweisen haben. Entweder Arrest oder Spital. Also warme kann der Mensch nicht haben. Sehr richtig. Heutzutage kommt man nur als Diogenes durch. Also, auf Wiedersehen, Spezi. Wann? Na ja, eh schon wissen. Im Frühjahr kribbelt's uns sowieso immer am gleichen Tag. Das macht die Seelensympathie. Servus, Upka. Servus, Pistoletti. Fidon. Nach minimal 4 Stunden Marsch bis zum nächsten Gendarmen, der mich arretieren könnte. Wie immer, wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Ein herzliches Grüß Gott. Gehst nicht weiter. Das ist sowas von einem Lupus ex machina. Das ist aber sehr lieb von Ihnen, dass ich Ihnen in die Hände voll, Herr Gendarmerie-Offizier. Würden Sie sich bitte legitimieren? Na, der hat eine Höflichkeit an sich, dass einem Colt herunterläuft. Oder haben Sie am Ende keine Dokumente? Erraten, Sherlock. Auf nach Scotland Yard. Armer Mann, da haben Sie sicher die Papiere verloren. Was? Wie? Das ist doch logisch, meine ich. Allerdings, natürlich. Ich kann ja gar nicht ohne Dokumente auf die Welt gekommen sein. Infolgedessen habe ich sie verloren. Aber da müssen Sie doch... Ihnen die Papiere wieder verschaffen, natürlich. Wozu wären wir Behörden sonst da? Wir werden recherchieren. Sagen Sie, sehen Sie vielleicht zufällig das Christkindl? Mitnichten. Bin ich doch nur ein schlichter Landgendarm. Jedoch mein treues Weib hat mich gestern Nacht um Punkt 10.25 Uhr mit gesunden Trillingen beschenkt. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Aber hören Sie, erinnere ich Sie nicht an einen gewissen Steckbrief? Habe ich nicht irgendetwas von einem Raubmörder an mir? Sie? Mit Ihren ehrlichen Augen? Na, der Schein trügt, sage ich Ihnen. Glauben Sie mir. Es ist Ihnen gelungen, einem flüchtigen Verbrecher in die Hände zu laufen. Nehmen Sie mich fest. Niemals. Ein treuer Blick aus treuem Aug, der mehr als Dokumente taugt. Na, zum Kuckuck. Herr, Sie müssen mich aber verhaften. Wozu zahlt man denn Steuern? Außerdem steht auf mich eine Prämie von 10.000 Franken Schillingmark. Schnöden Gelde, schnöde Macht. Stets veracht. Stets veracht. Bitte, nicht mich provozieren. Mir könnte am Ende nichts anderes übrig bleiben und ich müsste Sie in der brutalsten Weise amtsehrend beleidigen. Sie sind betrunken, junger Mann. Unzurechnungsfähig. Und die Not hat Sie verbittert gemacht. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Meiden Sie nur den Alkohol und die flatterhaften Weiber. Sie... Na, also sowas. Jetzt habe ich den einzigsten Gendarmen der Welt kennengelernt, der einem Vagabunden sie sagt. Auf jeden Fall, das hat was zu bedeuten. Aber was? Das ist die Frage. Wie wär's, wenn es irgendwo in der Welt eine Grenzlinie geben hätte, nämlich eine ganz spezielle Grenzlinie zwischen dem Reich der Wirklichkeit und dem Reich der Märchen? Und wenn ich jetzt zufällig und ahnungslos auf dieser Grenzlinie herumspazieren tät. Also, ich meine, wenn ich links von der Linie weiter wandern, du wie der Pistoletti, dann bleibe ich ein ganz prosaischer Vagabund mit Frostbeulen und ohne Dokumente. Hingegen, wenn ich rechts weitergehe, hier, da müsst ihr jetzt 20 Schritte hinter mir ein Backhard-Auto bremsen. Und eine Millionärin müsste aussteigen mit Autobrille und Revolver und müsste mir im reinsten Hollywoodisch zurufen: Hello, wollen Sie mit mir nach London kommen? In einem solchen Falle würde ich mich als smarter Boy nicht im geringsten wundern, sondern mit trockenem Humor ausrufen: Hello, Madam, geben Sie das Schießeisen weg. Das kleine Ding könnte sich leicht verkühlen bei dem kripösen Wetter. Ausgeschlossen. Die Form Ihrer Ohrläppchen zeugt von Not und Laster. Sie werden sich an mir vergreifen. Verzeihlich. Wir sind alle Sünder. Thank you für Ihr Mitgefühl, würde ich auf Hochamerikanisch antworten. Aber you are in einem errare humanum est. Nix, Gangster. Passagier. Mein Name ist Kilian Hubka. Ich bin Gräfin Gwendoline Buckelburg Maraschino, geschiedene Cash. Warum kehren Sie mir den Rücken? Wie? Nein, sowas von einer plastischen Vision. How do you do? Ich war shopping. Was haben Sie denn kaufen wollen, Milady? Einen Staat. Aha, einen Sonntagsstaat. Nein, auch für Wochentage. Eine Monarchie zum Beispiel oder auch eine Republik. Ich habe mit der Preisliste in der Hand verschiedene osteuropäische Staaten ausprobiert. Na und, waren sie dann zu teuer oder was? Unmodern, veraltete Typen. Und wozu brauchen Sie einen Staat? Für meinen Mann. Graf Buckelburg Maraschino brachte mir in die Ehe einen Adelstitel, der auf die Zeiten des Kaisers Andreas des Kahlen zurückgeht. Ach. Als Gegenleistung wurde im Ehekontrakt vereinbart, dass ich ihm zum 88. Wiegenfeste einen Staat schenke. Das ist ja her. Vor 40 Jahren war er nämlich Staatssekretär für Äußeres im Dienst einer europäischen Großmacht. Auf diesem Posten feierte er eine Woche lang einen diplomatischen Erfolg nach dem anderen, bis er schließlich abgesägt wurde. Seitdem verzehrt er sich in Gram. Ich verstehe. Und ohne Staat kann der beste Außenpolitiker nicht zur Geltung kommen. Oh, der Graf hat große Pläne. Nur muss er noch etwas warten. Bis morgen finde ich keinen passenden Staat mehr. Ich habe da eine Idee. Nur keine überstürzten Einkäufe. Lassen Sie sich Zeit mit dem Suchen. Es genügt ja vollkommen, wenn Sie mich als Staatsbürger Nummer 1 und als vorläufige Kostprobe für den Herrn Gemahl mitbringen. Okay. Sind Sie von Natur heimatliebend? Na, schon immer gewesen, Gnädigste. Ob eigenes Vaterland oder Fremdes, das spielt für mich gar keinen Unterschied. Ich werde Ihnen einen Staatsbürger abgeben, dass Sie staunen werden. Ich bin ehrlich und sparsam. Subversiv bin ich nicht so viel, wie Schwarzes unterm Fingernagel geht. Ich habe nie etwas für oder gegen die zahlreichen Regierungen meiner Heimat unternommen, habe mich von allen politischen Extremen ferngehalten, sofern sie nicht an der Macht waren. Okay. Und dann hätte sie mich husch, husch, husch, husch in ihren Packard gepackt. Und wir wären nach London gefahren. Vierte Gott, das wäre zu schön gewesen. Nun, kommen Sie oder nicht? Was, Sie sind noch immer da? Sure, ich warte auf Sie. Ja, wieso sure? Ja, wieso überhaupt? Ja, sind Sie denn lebendig? Heiliger Nepomuk, zwicken Sie mich. Zwiegen, sehen Sie mich schon endlich. Au! Aber das ist noch kein Beweis. Pumpen Sie mir einen Dollar. Na, wird's? Hier, bitte. Ich träume nicht. Na, sowas, ich träume nicht. Also, mein Motor wird kalt. Bist du? Nimm's mir nicht übel. Ich habe mich als Untertan engagieren lassen. Thank you. James? Exzellenz? Lesen Sie mir die Glückwunschtelegramme vor. Sehr wohl, Exzellenz. Aber ein Mann wünscht, vorgelassen zu werden. Was für ein Mann? Wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, eine suspekte Erscheinung, Exzellenz. Nichts würde mich weniger wundern, als wenn es eine Art von Anarchist wäre, der Exzellenz nach dem Leben trachtet. Vorzüglich. Ich lasse bitten. Der Herr Graf lassen bitten. Herr Hupka. Hupka, mein Name. Kilian Hupka, Exzellenz. Exzellenz. Exzellent. Exzellenz. Und was weiter? Ich bin nämlich verlegen, Exzellenz, weil eigentlich sollte ich eine blaue Schleife um den Hals tragen und mit 88 Kerzen besteckt sein. Vorzüglich. Hupka, mein Name. Aber im gegebenen Fall bin ich sozusagen eine Geburtstagstorte. Vorzüglich. Jetzt weiß ich nur nicht, bin ich verrückt oder was? In der Zeitung steht, ich überschreite die 88 in voller körperlicher und geistiger Frische. Ja, aber die Blätter lügen heutzutage so viel zusammen. Nicht verzweifeln, Exzellenz. Sie werden es schon verstehen. Ich bin Ihnen als erster Untertan zum Geburtstag beschert worden. Exzellent! Herr Gerechter, bin ich am Ende zum Außenminister nominiert? Man schenkt mich dem Volke wieder. Konträr, Exzellenz, konträr. Man schenkt Ihnen ein Volk. Allerdings wird Ihnen dieses Volk erst später ausgeliefert. Ich bin sozusagen ein Vorgeschmack. L'état, c'est moi. Ein Volk? Ein Staat? Ein Herrscher. Weil, wenn Sie Freude damit haben, können wir Sie auch als Kreises Oberhaupt reaktivieren. Verschließen Sie sich nicht diesem Volksbegehren. Es heißt doch so treffend, Vox Populi, his master's voice. Ich folge dem Ruf. Hoch! Wissen Sie, wer Bismarck vergiftet hat? Ja, niemand. Falsch. Ein Rohköstler. Wissen Sie, warum? Weil es wahr ist. Falsch. Weil Bismarck Protestant war. Wer ist schuld, dass die Mittelmächte den Krieg verloren haben? Ich? Falsch. Die Fagottisten. Lloyd George ist ein Amateurfagottist. Oberst Redl war ein Fagottist. Der deutsche Generalstab war von Fagottisten durchsetzt. So eine Heimtücke. Aber jetzt kommt der Tag der Rache. Dies ihre diem perditi. Ich sehe, dass Ihnen weder Bildung, klare Logik noch Fingerspitzengefühl fehlen. Hören Sie zu. Mein Plan zur Befriedung der Welt ist folgender. Zuerst trete ich aus dem Völkerbund aus. Damit wird der Weg frei für eine klarblickende Realpolitik. Dann wird die Danziger-Frage als die vordringlichste gelöst. Nichts einfacher als das. Polen erhält einen Zugang zum Mittelmeer, und zwar mittels eines Korridors durch Osteuropa. Na, und was werden die Völker sagen? Was in der Zeitung steht. Die italienische Regierung wird natürlich verschnupft sein. Habe ich schon vorgesehen. Sie erhält zur Entschädigung die Inseln Rhodos und Malta. Genial. Hic Rhodos, hic Malta. Was aber werden die Bewohner sagen? Was man ihnen erlauben wird. Hingegen wird die englische Regierung toben. Man muss für sowas ein Fingerspitzengefühl haben. Zur Entschädigung erhält das britische Empire das alleinige Durchfahrtsrecht durch den Suezkanal. Ah, ich verstehe schon. Die Ägypter kriegen zur Entschädigung dafür die Mandschurei und die Franzosen Niederländisch-Indien. Dafür kriegen die Holländer das Tessin, die Dänen die Insel Kuba, die Amerikaner einen Freihafen in Luxemburg, die Luxemburger einen Flugzeugstützpunkt auf dem Potsdamer Platz. Und die Potsdamer kriegen die Ukraine und die Russen kriegen eine am Schädel. Und zwar von der ganzen gesitteten Welt. Sie haben die Weltlage erfasst. Das ist das Heureka des Kolumbus. Und der einzige Weg zur Rettung des Weltfriedens. Nur weiß ich nicht, was die Völker... Was sie immer mit den Völkern wollen. Das gehört doch zum Ressort des Innenministeriums. Wo hat man je gehört, dass man für Außenpolitik ein Volk braucht? Luitpold, es ist aus. Gwendolin, ich danke dir. Mein Schatten steht seit 10 Jahren schicksalsschwer hinter den Kulissen der europäischen Politik. Aber ab heute werde ich... Es ist aus, Sweetheart. Alles aus. Gelegenheit haben, mein diplomatisches Fingerspitzengefühl... Ich bin die unmöglichste Frau der Welt. Ich kann nicht mehr. ...zur Geltung zu bringen. Aber du scheinst mir weniger fröhlich zu sein. Oder täuscht sich mein Feingefühl? Das Telegramm. Sie gestatten mir doch als gänzlich Unbeteiligten. Schwarzer Freitag. Ihre Aktien gestern 22,26, heute 0,0. Aktionär Gwendolyn Building in Brand gesteckt. Stopp. Protestmarsch zu Roosevelt. Keinerlei Hoffnung. Was tun? Das liegt seit Tagen auf meinem Schreibtisch. Luitpold, warum hast du es nicht geöffnet? Aus Prinzip, Teuerste. Ein Akt muss mindestens 2 Wochen liegen bleiben, damit die Lage ausreifen kann. Sie ist, bitteschön, glaube ich, diesmal ausgereift. Ich bin ruiniert, Luitpold. Ich habe kaum mehr 100.000 Dollar. Ich bin eine Bettlerin. Ich verstehe gar nichts. Du musst auf dein Außenministerium verzichten. Ich kenne mich absolut nicht aus. Es war sicher ein Fagottist. Europa ist verloren. Und ich hätte dir sogar einen Staat geschenkt. Oh, mein armer Luitpold. 3 unsichtbare geheime Mächte vergiften meinen Arg. Ich bin die Weltesche. Und sie nagen an meinen Wurzeln. Moment, Exzellenz. Vielleicht ist es gar nicht nötig, dass Sie vollständig narrisch werden. Haben Sie nicht selber gesagt, für Außenpolitik braucht man kein Volk? Na, braucht man kein Volk, so braucht man kein Land. Ergo möchte man sich einen Staat ohne Land vorstellen können, oder nicht? Ich verstehe nicht. Macht nichts. Nur einen guten Namen müsste man halt für den Staat finden. Jeder Staat, der was auf sich hält, heißt nach einem Hotelrestaurant. Also? Na, ihr werdet doch ein Kaffeehaus wissen. Café de France. France gibt's schon, ja. Café d'Angleterre. Angleterre gibt's auch schon. Die schönsten Namen haben sie uns schon weggeschnappt. Fürstentum Bali. Ist zu exotisch. Ja. Vereinigtes Europa könnte kein solider Staat heißen. Astoria. Ich hab's. Astoria. Königreich Astoria! Dürfte ich die Herrschaften bitten, sich in den malaiischen Salon zu begeben? Die astorische Jazzband spielt Wiener Lieder. Oh, lovely. Lovely. Hupka, trinken Sie nicht so viel. Jedes unvorsichtige Wort gefährdet die Existenz unseres Staates. Wenn es nur das wäre. Aber da gibt es 1000 Sachen, die mich von der Charybdis in die Traufe stürzen. Der schwerste Verdachtsmoment gegen unser Vaterland ist, dass wir absolut keinen Fremdenverkehr brauchen können. Hupka, haben Sie sich schon auf einen Kontinent festgelegt? Noch nicht. Ich sehe die Zukunft sehr düster. Ah, über das Licht wissen Sie also auch schon Bescheid. Was, über das Licht? Ja, dass es in 15 Minuten im ganzen Botschaftsgebäude auslöschen wird, weil wir die Stromrechnung nicht bezahlt haben. Welch ein Skandal! Ja, übrigens ist alles wurscht. Jetzt, wo wir uns mit dem britischen Empire zerstritten haben... Wieso? Naja, was soll ich machen, wenn der Lord A. mir ankündigt, dass der König von England unsere Hauptstadt besuchen will? Und was haben Sie gesagt? Ja, danke schön, es geht leider nicht. Warum? Weil bei uns gerade sauber gemacht wird. Das ist eine tödliche Beleidigung des Empire. Herr Legationsrat, ich danke Ihnen. Nichts zu danken. Luitpold, hat man dich arretiert? Akkreditiert, Liebste. Die Geschicklichkeit unserer Subka hat die Trägermaschine des Foreign Office in schnellste Gangart gebracht. Ist nicht weiter, du Schlanker. Wieso Geschicklichkeit? Er hat das Empire auf das Schwerste insultiert. Die erste Folge war, dass unserem Vaterland von Frankreich die Anerkennung versagt wurde. Demzufolge wurden wir a tempo von Deutschland anerkannt. Eo ipso von der kleinen Entente nicht anerkannt, daraufhin von Italien sofort anerkannt und damit de facto von Österreich und Ungarn. Gleichzeitig nicht anerkannt von Amerika und als Protest anerkannt von Japan. Und nach Abwägung des Für und Wider anerkannt vom Foreign Office. Na, das müsste mindestens 10 Jahre dauern, bis wir uns aus diesem Ballerwatsch wieder herauswurschteln. Mindestens. Das nennt man Diplomatie. Astorias Lage als Bollwerk zwischen Ost und West bürdet meinen Schultern eine europäische Sendung auf. Und jetzt gehe ich Orden verteilen. Woraus bitteschön folgert der ahnungslose Greis, dass Astoria zwischen Ost und West liegt? Das hat er mir heute beim Frühstück erklärt. Nur dekadente Staaten liegen nicht zwischen Ost und West. Gräfin, schauen Sie, was wir gefunden haben. Ach, wie entzückend. Was für ein entzückender Globus. So schön rund. Wissen Sie, Gräfin, was der GBS eben behauptet hat? Ich habe behauptet, dass Astoria nicht existiert. Entzückend. Heiliger Nepomuk, bitte für uns. Ich habe aber im selben Atem behauptet, dass auch England und Amerika nicht existieren. Ja, stellen Sie sich vor. Das war der tiefschürfendste Aphorismus seines Lebens. Nun haben wir dem Meister anhand des Globus bewiesen, dass England und Amerika existieren. Nur das Königreich Astoria haben wir nicht finden können. Wie komisch, nicht wahr? Ach, diese astorischen Mächte. Wenn das Murmeln der Balalaika sich mit dem dumpfen Brüllen der Haifische mischt. Wenn die Bergriesen sich melancholisch im Asphalt spiegeln und die zahmen Gnus zur Tränke eilen. Wenn die Schollen dampfen und die Wellen des Pazifik von Kolumbus und den Wikingern träumen. Oh, oh, Girls and Boys. Sie machen uns auf ihr herrliches Land ganz begierig. Wo liegt es denn nun? Tja, wie soll ich Ihnen das zeigen, wenn der Globus sich so schnell dreht? Die Erde dreht sich nicht. Das ist ein galiläisches Vorurteil. Sehr richtig. Sehr richtig. Meine Herrschaften, diese Orden. Die Sache ist sehr verdächtig, Herr. Wo liegt Astoria? Lord A., darf ich Ihnen diesen Orden überreichen? Sie sind immer warm für die Revision der astorischen Grenzen eingetreten. Setzen Sie Ihr edles Werk fort als Großkoftar des astorischen Fließes. Mein letzter Besuch in Astoria hat mich überzeugt, dass die Integrität Ihrer Grenzen schleunigst wiederhergestellt werden muss. Wie was? Nun ja, aber im Namen der freien Kritik des europäischen Geistes. Wo liegt dieses Astoria? Ihnen, lieber Meister, verleihe ich für Verbreitung astorischer Denkungsart und Weise in aller Welt den astorischen Biberorden. Dritter Klasse, tax- und gebührenfrei. Mein letzter Besuch in Astoria hat mich überzeugt, dass Sie das fortschrittlichste Land der Welt sind. Wirt! Aber Liebster, wo liegt denn nun Astoria? Ihnen, liebe Lady P., vertraue ich mit dem Ordenskreuz zweiter Klasse das Patronat über die astorischen Veteranen- und Waisenhilfe an. Sie waren unseren Waisen immer eine gute Mutter. Die soziale Fürsorge Astorias, ihres schönen Landes, ist ja so vorbildlich. Vivat! Girls and Boys, suchen wir gemeinsam unser Astoria. Vielleicht ist es doch hier auf diesem Globus aufgezeichnet. Oh. Aber Sie können doch nicht einfach... Also bitte, wenn die Dame nicht zahlt, muss ich sofort den Strom abschalten. Sie, wir stehen in einem Geheimbündnis mit Japan. Ja, dann soll halt Japan für Sie die Lichtrechnung bezahlen. Ich verleihe Ihnen hiermit feierlich den Sockenhalterorden erster Klasse. Küss die Hand. Und jetzt stelle ich halt den Strom ab. Alter, halt, halt! Moment noch. Verzeihen Sie mir, Lord. Können Sie als Freund unseres Landes mir nicht eine Kleinigkeit pumpen? Ja, wie viel denn, Herr Legationsrat? Geradeaus 35. Darf ich fragen, wofür? Für elektrische Anlagen. Ah, für militärische Befestigung. Wäre nicht übel. Ich könnte in Form einer Investition schon, um Rockefeller einen Streich zu spielen. Ja, bravo, bravo. Spielen wir ihm einen Streich. Top. Danke. Bitte. Exzellenz? Bitte. Na, das Geld. Legationsrat, Sie sind ein Witzbold. 35 Millionen Dollar, die habe ich nicht bei mir. Oder haben Sie astorische Währung gemeint? Ja, Kutz-Kutz. Wie steht hier Kutz-Kutz? Ein abgewerteter Kutz-Kutz gleich 16 Kutz gleich 73 Uts gleich 30 Kukruz. Herr Lichtmesser, ich zahle Ihnen in Kutz-Kutz. Und ich drehe Ihnen das Licht ab. Na, dann drehen Sie es halt ab. Pupka, was reden Sie da? Aber hören Sie, jetzt haben wir schon eine Staatsreform, Staatsorden, geheime Militärbündnisse, Staatsschulden und eine Inflation. Natürlich, es fehlt uns noch einiges, aber immerhin, es geht aufwärts. Ohne Licht? Drehen Sie das Licht ab. Wir sagen, es war ein Kurzschluss. Halt, etwas fehlt noch. das heiligste Gut unserer Tradition, die Nationalhymne. Hupka, dichten Sie die Volkshymne. Aber schnell, bevor es finster wird. Astoria, Astoria, Astoria! Astoria, Astoria, Astoria! Historische Botschaft. Astoria? Was ist denn das? Irgendein Staat. Irgendwo in der Welt. Nie gehört. Ja, nicht. Eben drum. Ach so. Spinnendurst. Spinnert oder hoffnungslos. Alles auf einmal kann der Mensch nicht sein. Halt's zusammen, Pistoletti. In Astoria sind im Winter die Straßen geheizt, sodass die Obdachlosen nicht frieren. In einem jeden Schrebergarten wachsen schippelweise Bananen. In Astoria saufen die Menschen nicht aus Unglück, sondern aus Glück, weil in Astoria ist alles gratis, sogar das Gold. Und die Mädeln tragen Sommerkleider. Du willst mir einreden, dass es sowas gibt? So viel Glück auf einen Fleck? Muss es geben. Je größer anderswo das Elend ist, umso viel größer muss in Astoria die Seligkeit sein. Automatisch. Weil sonst gleichert sich's ja nie aus in der Welt. Warum ich dich mitgenommen hab, Burspinnerter. Es muss sich ja gar nichts ausgleichen auf der Welt. Muss. Weil warum möcht man sonst leben? Warum? So schau. Jetzt gehe ich zum Beispiel ums Eck in die Markthalle hinüber und werd fragen, ob wer eine Arbeit hat für uns beim Lebensmittelabladen. Die Chance für uns ist 1 zu 100.000. Hingegen, wenn wir tot sind, ist die Chance null. Verstehst jetzt den Unterschied zwischen lebendig sein und tot sein? Ich gehe. Der ist mir zu klein, der Unterschied. Aber Rosa, da war wieder ein Herr und du hast ihn glatt vorbeigelassen. Das war kein Herr, Frau Hortensia, sondern ein Mann. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Guldens nicht wert. Wissen Sie, Frau Hortensia, das war sehr lieb von Ihnen, dass Sie mich ins Geschäft einführen. Dass Sie mich in Ihrem Rayon arbeiten lassen wollen und so. Aber ich glaube, ich hab kein Talent. Talent hast du schon, aber Prinzipien hast du keine. Schon möglich. Ich bin auch nicht sparsam genug. Die Jugend kennt keine Tugend. Ja, das wird sein. Ich bin so unanständig für ein Strichmädel. Nämlich, weil ich so unanständig bin, denke ich mir immer, was ich mir dabei denken wird. Dann graust's mich so viel. Dann denke ich geschwind auf was anderes, damit ich nicht mehr an das denken muss. Na, an was denn, Kinderl? An dieses Land da. An Astoria. Wegen einem Geschäft? In Astoria macht niemand Geschäfte. In Astoria wird alles aus Liebe gemacht, oder gar nicht? Sogar die anständigsten und reichsten Frauen heiraten dort aus Liebe. In Astoria kriegen die Frauen die Kinder nicht aus Unglück, sondern aus Glück. Alle Menschen wohnen in kleinen Häusern am Land. Jeder hat einen Garten mit Glaskugeln und Hängematten, Veilchenbeeten und Rehen und Hirschen. Und es gibt dort ein Ehegesetz, dass ein Mann nur eine Frau haben kann, wenn er ein Kosewort für sie erfindet, das noch keiner vorher gebraucht hat. So einen Zustand gibt's doch nicht. Nirgends. Muss, weil wieso könnt's mir sonst einfallen? Von irgendwo müssen wir doch das haben, was wir so denken. Vielleicht haben wir alle schon einmal von Astoria gehört. Und dann haben wir's wieder vergessen. Aber immer haben wir ein Gefühl gehabt, dass wir uns wieder erinnern werden. Darum haben wir trotzdem immer weitergelebt. Oder wofür sonst, meins? Damit der Unterschied größer wird. Siehst du, mein Kind, da meldet sich schon ein Interessent. Handle kulant und zeig dem Käufer entgegenkommen. Aber gib nichts auf Kredit. Vergeud auch keine Zeit mit Formalitäten. Zeit ist Geld, mein Kind. Ja, Frau Hortensia. Kommst mit? So mir nichts, dir nichts. Und gegrüßt wird gar nicht? Grüß Gott. Servus. Sagst das, so gehört sich's. Hast aber, wie mir scheint, wenig Lebenserfahrung. Die Frau Hortensia sagt, sie kennt das Leben. Aber das Leben will ich gar nicht leben. So ist da nicht. Ist da kalt? Bist schläfrig. Komm, setz dich zu mir. Also. Aber du willst doch mitkommen. Na, freilich. Allein tätst du dich ja zu viel fürchten auf der großen Reise. Auf der großen Reise? Astoria liegt ja auf den Antipoden. Aber umso schöner ist es dann. Paul! Paul, dann lese, was in der Zeitung steht! Bei der internationalen Wirtschaftskonferenz in London ereignete sich ein aufsehenserregender Zwischenfall. Als die Diskussion über die Arbeitslosenfrage eröffnet wurde, erhob sich der astorische Legationsrat Hupka und erklärte Hupka! Ja, so lies doch weiter. Lies feierlich. Unter sämtlichen Staatsbürgern von Astoria befindet sich derzeit nicht ein einziger Arbeitsloser. Nicht ein einziger Astoria ist krank. Nicht ein einziger hungert. Die Säuglingssterblichkeit in Astoria beträgt 0,0. Und dort an den Haus ist erschüttert. Astorische Botschaft? Aufmachen! Aufmachen! Aufmachen! Ja, was ist denn? Hupka, Spezi. Ich kenne sie nicht. Also, ein Herr Hupka bist du geworden? Was wollen Sie? Eine Einreiseerlaubnis nach Astoria. Eine Einreiseerlaubnis. Zahlt nur astorische Steuern. Besuchet nicht das schöne Astoria. Der Nächste bitte. Ehrenbürger Nummer 23.687. Nicht drängeln. Herr Rat, ich bin Ihnen zutiefst verbunden. Ich war, wie Sie aus den Blättern wahrscheinlich wissen, bis gestern staatenlos. Mein Vaterland hat mich ausgebürgert. Obwohl ich ihm als Wissenschaftler doch nach Kräften gedient habe. Es wird mich freuen, mich in meiner neuen Heimat in den Dienst der astorischen Wissenschaft zu stellen. warum lachen Sie? Warum ich lache? Aus 23.687 Gründen, Herr Professor. Hauptsächlich aber aus völliger Verblödung. Ach so, müde. Na, dann wollen wir die etwas lächerliche Formalität mit dem Visum möglichst schnell. Hier, mein Pass. Tja, Herr Professor, leider fehlt Ihr Meldezettel vom Jahre 1934. Ja, aber wo ich 1934 gelebt habe, weiß doch die ganze Welt. Das ist doch in allen Zeitungen gestanden, Herr Rat. Ein Beamter liest keine Zeitungen. Die einzige Lektüre des Beamten sind Meldezettel. Der nächste Ehrenbürger, bitte. Aber Herr Rat, ich... Der nächste, bitte. Also weiter. Wie lange wollen Sie denn noch hier herumreden, wo ich schon seit 5 Uhr früh... Mit den Intellektuellen hat man es noch am leichtesten. Also, Herr Rat, diesmal habe ich alles mitgebracht. Alles habe ich mitgebracht. Alles. Hier ist der Impfschein. Bei Ihnen hat 3 Jahre lang ein Herr Harzroller unangemeldet gelebt? Aber woher denn? Hier ist ein Meldeschein. Und hier ist der Leichenbefund vom Harzroller. Ja, schon gut. 1 Pfund Sterling Vorschuss auf die Steuern und 1 Pfund Erdölanleihe. Was? Ich hab geglaubt, die Anleihe ist freiwillig. Falsch, die ist spontan obligatorisch. Hier, Herr Ratten, mein letztes Erspartes. Gut. Können Sie astorisch? Ja, woher soll ich denn? Der nächste Ehrenbürger, bitte, der nächste. Astorisch, geniale Idee von mir. Bitte, Herr Rat. Seit 3 Wochen komme ich schon jeden Tag, Herr Rat. Ja, wegen dem Visum, Herr Rat. Na, was denn, mein Kind? Können Sie astorisch? Ja, freilich. Was? Perfekt. Studia applicato pane consolario tres mena studio lunga astorica tante volunte immigrazione in Astoria. Soy po piccolo girl set enough pinke pinke for piccolo Toussaint Langenscheid. Astorisch für Anfänger. Hier. Bravo. Ja, mein Kind, jetzt weiß ich nur mehr einen Numerus, der Klausus genug ist, dass keiner von euch hereinkommt. Ich verstehe nicht, Herr Rat. Na, wirst gleich verstehen. Bitte 250 Pfund Einreisetaxe. 250? Der nächste Ehrenbürger. Aber woher soll der ich nächste, denn? Aber nicht meinen. Schweinerei! Was sagten Sie eben, junger Mann? Schweinerei! Ich danke Ihnen, Sie haben das Wort des Tages gesprochen. Jahrelang zirkt man durch die Welt. Verdreckt, verlaust, verhungert, ohne Heimat. Und jetzt rufen Sie sogar meine teuersten Erinnerungen wach. Ihnen müsst mir helfen. Ich brauche keine Hilfe von Ihnen. Ich will mein Recht. Ich will nach Astoria. Na, Herrns? Na, sagen Sie mal, wie wär's denn, wenn ich Sie als Lakai hier in der Botschaft anstellen würde? Und Ihre Freundin als Stubenmädel? Herrschaftlicher Lakai? Mit einer prachtvollen Livree? Und, na warten Sie, wie wär's denn, wenn Sie 30 stramme, sympathische junge Burschen auswählen würden, die auch Lust auf eine feste Anstellung haben? Mit 15 Pfund monatlich. Ja, kann denn die Herrschaft hier so viele Lakaien brauchen? Seitdem ihr so brav Steuern und Anleihen zahlt, hat die Herrschaft sich in Erdöl gestürzt und ihren Haushalt ziemlich vergrößert. Sonst einen Wunsch? Ja, wo müssen wir uns denn hier anmelden? Dienerstiege, beim Oberlakai James. Sonst noch einen Wunsch? Ja, ist auch Gold auf der Livree drauf. Nur. Sonst was? Nein. Danke ergebenst, Herr Rat. Kein Wunsch mehr? Denken Sie scharf nach. Fröhliche Ostern, Herr Rat. Fröhliche Ostern. Wunschlos glücklich. Und die große Reise nach Astoria? Vergessen. Dass die Menschen zu kaufen sind, das habe ich schon gewusst. Aber dass man sie so billig kriegt. Gewehre spannen! Halt! Halt, das will ich nicht! Herzieher, zurück! Dafür kann ich nichts! Zurück, das ist ja ein Chaos! Ein Chaos? Wenn Herr Legationsrat mir die Bemerkung erlauben, im Gegenteil. Im Gegenteil? Das ist Ruhe und Ordnung. In diesem historischen Moment wird Astoria, wenn auch nach einer etwas ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte, erst das, was es so lange fälschlich zu sein vorgab. Ja, was denn, um Gottes Willen? Ein Staat. Herr Legationsrat. Hat Milord sonst keine Wünsche? Ich kenne sie nicht. Die allerhöchste Erinnerungsgabe ist eben zu stark belastet. Herr Legationsrat, gestatten doch, dass ich die Orden von Ihrer Brust entferne. Schauen Sie, wissen ja selber nicht, was Sie wollen. Ist doch alles in bester Ordnung mit unserem Staat. Für den Grafen ist gesorgt, für mich ist gesorgt, für das Erdöl ist auch gesorgt. Das Wertegedächtnis ist eben noch immer zu beengt. Herr Hupka, hab doch nichts dagegen, dass ich Ihnen Ihre Krawatten löse. Aber für die braven Lakaien wird auch gesorgt. Das Wertehaupt des Oberhauptes noch nicht frei genug? Der Zylinder. Bist du? Da schau her. Jetzt erkennen Sie mich auch schon. Wir machen Fortschritte. Bist du? Warum tust du mich denn nicht duzen? Warum lasst ihr uns nicht nach Astoria? Warum? Ja, warum eigentlich nicht? Jetzt, wo wir doch Geld haben wie Mist, da könnten wir doch wirklich ein Land kaufen. Ein Stückchen Wald und euch alle ansiedeln und euch Fabriken bauen und Flüge schenken und... Land! Land! Hupka? Sie verstehen doch, was ich meine, Frau Gräfin. Oh, ich verstehe sehr gut. Sie rufen öffentliche Skandale hervor. Sie konspirieren ohne Krawatte mit aufrührerischen Elementen. Und Sie wollen, dass ich Land kaufe. Damit mir jeder dahergelaufene Ingenieur nachweisen kann, dass es in Astoria kein Erdöl gibt. Kein Land, kein Erdöl. Fantastisch. Aber schauen Sie, Frau Gräfin, Sie haben mir doch damals auf der Landstraße gesagt, Sie wollten ein Land kaufen. Jetzt, wo Sie eine Börsenmagnatin sind, da müssen Sie doch ein Einsehen haben. Ha, eine Börsenmagnatin soll ein Einsehen haben? Das ist am allerfantastischsten. Nein, mein lieber Hupka. Nein? Na, dann pfeifen wir auf euer Astoria. Und das ist Wissen. Noch heute lasse ich diese ganze Seifenblase platzen. Hupka! Spitzi! Bisto! Kollege! James, nehmen Sie die Leute fest. Astoria existiert nicht! Die ganze Welt soll es erfahren! James, James, Sie waren doch immer mein bester Lakai. Jetzt müssen Sie mir helfen. Zu Diensten, Frau Gräfin, aber... Aber? Zu Diensten, aber ich verlange die ganze Nacht. James. Und die ganze Macht. Die astorische Macht und der astorische Geist ergreifen in diesen Tagen Besitz von der ganzen Welt. Bei der diesjährigen Weltausstellung erregte besonderes Interesse der Pavillon der Astorischen Erdöl AG. Aus den Abfallprodukten des Astorischen Erdöls werden nämlich künstliche Nährstoffe erzeugt, welche infolge ihrer Billigkeit die Bevölkerungsmasse der Auslands-Astoria für die nächste Zeit aller Nahrungssorgen entheben. Aber Astoria existiert doch nicht! Die Zahl der Auslands-Astoria hat die 2 Million überschritten. Spendet! Helft uns über die bittere Zeit hinweg, bis wir die ersehnte Heimat der Erfüllung betreten dürfen. Kollege, weißt du denn überhaupt, wo das liegt, dieses Land? Nein. Na, und wann man dich hinführen wird? Nein! Na, und warum hast du dann immer noch den Glauben an Astoria? Weil ich sonst nichts habe auf der Welt. Aber ihr werdet doch nie hinkommen, nie! Schweinhund! Au! Hupka, ich hab genug von dieser Bedientenhaftigkeit, die mir wie ein heißer Schürhaken im Herzen umeinander stiert. Hören Sie, Hupka, in einer halben Stunde wird im Garten der Astorischen Botschaft ein Kolossaldenkmal des Staates Astoria enthüllt. Die Rede wird über alle Sender der Erde übertragen. Hören Sie! Weiter! Ich lasse Sie durch die Sperre schlüpfen. Sie springen auf die Rednertribüne, stoßen den James beiseite und... Und halte die wirkliche Enthüllungsrede. Leute! Bevor ich in diesem historischen Moment meine Rede beginne, will ich sie mit den Worten schließen. Der Ruhm ist das Füllhorn der Treue. Bravo, bravo. Liebe Freunde, nicht an mir ist, in dieser weihevollen Stunde zu euch zu sprechen. Ich bitte diesen schlichten Mann aus dem Volke, James Butler, das Wort zu ergreifen. Bravo! Bravo! Bravo! Astoren und Törinnen, hoi! Hoi! Hoi! Hoi! Heute ist ein großer Tag. Ich bin auch in der Lage, euch zu erklären, warum. Heute starrt nämlich der letzte Astorier, welcher noch nicht dem freiwilligen Verein der Lakaien und solcher, die es werden wollen, angehörte. Von nun an besteht die Auslandsbevölkerung aus lauter freiwilligen Lakaien und solchen, die es werden wollen. Astoren! Monatelang haben die geheimen Weltmächte Fagottismus, Vandalismus und Rohköstlertum die Meldung zu verbreiten gesucht, Astoria besitze keinerlei Landfläche. Diese schamlose Lügenmeldung ist wahr. Astoria besitzt kein Land. Was besitzt Astoria? Astoria besitzt den besten Beamtenapparat, die beste Armee der Welt. Was braucht Astoria noch? Einen noch besseren Beamtenapparat und eine noch bessere Armee. Wer wagt also zu behaupten, dass der Staat Astoria nicht existiert? Ich frage, was ist eher ein Staat zu nennen? Die Negerrepublik Liberia, die zwar ein ausgedehntes Territorium, aber nicht einen einzigen Exekutionsbeamten besitzt. Oder Astoria, das umgekehrt kein Territorium aufzuweisen hat, wohl aber einen modernst ausgebildeten Staatsapparat. Astoria Der modernste Staatstyp ist uns strahlend entstanden als die konsequenteste, restloseste, kompromissloseste Vollendung des modernen Staatsgedankens. Der Staat an und für sich. Der Staat befreit von allen Nebenerscheinungen, die anderswo diesen Begriff verunreinigen. Der Staat reduziert auf den Staatsapparat. Astoren, diese epochemachende Enthüllung sei euch veranschaulicht durch die Enthüllung unseres Triumphdenkmals. Genug geschwiegen, umschrieben und beschönigt. Die Hülle falle. Astoren, Leute, Kollegen, Astoren, Leute, glaubt's mir, Astoren, Leute, Astoria existiert Astoren. Nicht. Hui. Aber ihr versteht mich nicht. Aber es ist doch so einfach. Was ihr gewollt habt, was ihr erträumt habt, wo euch der Magen geknurrt hat, das ist eine Heimat, die uns gehört. Versteht's ihr? Unser Feld, unser Haus, unsere Berge. Unser Stückerl Welt. Musik. Unsere Heimat. Unsere Heimat, die wollen wir lieben. Die wollen wir auch schützen. Versteht ihr? Aber so redet's doch was. Warum habt ihr denn geklatscht, wie der geredet hat? Dieser Ursache. Damit scheint unser astorisches Abenteuer beendet. Finita divina comedia. Und was ist der Humor davon? Dass wir statt zwei nunmehr drei Kollegen ohne Nacht mehr beisammen sind. Immerhin etwas. Je mehr, desto besser. Sehr wahr. Sich selbst überlassen sinkt der Mensch entweder zum Legationsrat hinab oder er versteigt sich zu irgendeinem Delirium tremens. Na also, dass ihr es endlich eingesehen habt. Willst du zerlumpter Geselle ewig auf Wanderschaft sein? Ist zwischen Himmel und Hölle nicht ein Stück Erde dein? Kein Dach darunter zu wohnen, kein Baum, der für dich blüht. Hörst du, der Wind in den Pappelkronen singt dir ein neues Lied. Such dir das Land, das dir gehört, auf diesem Erdenrund. Such nicht Astoria, Astoria, mein Bruder Vagabund. Und ist das Herz vom Hoffen müd und sind die Füße wund? Marschiere weiter, sing dein Lied, mein Bruder Vagabund. Bettelnd von Schwelle zu Schwelle hast du den Hut geschwenkt. Die Heimat, mein Wandergeselle, wird einem nie geschenkt. Drum nimm dir Pflug und Spaten und halte dich bereit und hol herbei deine Kameraden, wo ihr gerade seid. Dort ist das Land, da hast ihr gehört, auf diesem Erdengrund. Such nicht Astoria, Astoria, mein Bruder Vagabund. Die Zeit, die ihre Straße zieht, sie ist mit dir im Bund. Marschier mit ihr und sing dein Lied, mein Bruder Vagabund. Marschier mit ihr und sing dein Lied, mein Bruder Vagabund. Marschier mit ihr und sing dein Lied, mein Bruder Vagabund.